8 ist es. Jetzt gibt's das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Peter Toussaint. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Er soll Vater und Schwester getötet haben. Deshalb sitzt ein Mann aus Wiesbaden inzwischen in Untersuchungshaft, bestätigte die Staatsanwaltschaft. FFH-Reporterin Judith Kolb. Warum der 42-Jährige am Montagabend seine Familienmitglieder tötet, dazu schweigt der Mann laut Polizei. In der gemeinsamen Wohnung der Familie in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kohlheck finden die Ermittler die Leiche des 75-Jährigen und seiner 45-jährigen Tochter. Der Verdächtige selbst hatte sich bei der Polizei gemeldet und die Tat gestanden. Wie Vater und Tochter ums Leben gekommen sind, dazu gibt die Polizei keine Informationen heraus. Mehr Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern. Für sie soll es in Zukunft mehr Therapiemöglichkeiten und andere Unterstützungen geben. Das steht in einem gemeinsamen Antrag der Ampelfraktion mit der Union. FFH-Reporterin Soita Sovali. Union und Ampel kommen in dieser Frage zur Abwechslung mal auf einen Nenner. Kinder psychisch kranker Eltern sollen es künftig leichter haben. Geplant ist, dass es mehr psychotherapeutische Angebote in Kitas und Schulen gibt. Ziel ist vor allem auch, die betroffenen Kinder selbst zu erreichen. Denn wenn Eltern eine Sucht oder psychische Erkrankung haben, sind nicht nur sie selbst davon betroffen, auch die Kinder leiden. Und auch junge Mütter sollen stärker unterstützt werden. Die finanziellen Mittel dafür werden jetzt geprüft. Tierschützer kritisieren den neuen Limburger Taubenplan. Der lautet, 200 der Stadttauben sollen auf einen Gnadenhof statt getötet zu werden. Das helfe aber nur kurzfristig, dann gehe die Zahl der Tauben schnell wieder hoch, sagt der Deutsche Tierschutzbund. Er fordert, dass die Stadt den Tauben die Eier wegnimmt und stattdessen Attrappen in die Nester legt. Seltsame Verschmutzung auf dem Rhein, auf einer Strecke von rund 25 Kilometern. Zwischen Wiesbaden-Schierstein und Nierstein ist laut Polizei eine milchige, leicht gräuliche Substanz. Es könne eine Art Lösungsmittel sein, heißt es. Woher es kommt, ist noch nicht klar. Die Fußball-Europameisterschaft bei Hitradio FFH. Die Niederlande sind ins Viertelfinale eingezogen. Sie haben gerade mit 3:0 gegen Rumänien gewonnen. Um 21 Uhr gibt's dann das letzte Achtelfinale des Turniers. Dabei spielt Österreich gegen die Türkei. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Lieber Autofahrer, Obacht bitte, auf der A5 Frankfurt-Kassel zwischen Alsfeld-West und Alsfeld-Ost sind immer noch Rehe auf der Straße. Ansonsten A7 Fulda-Kassel zwischen Homberg-Efze und Malsfeld 2 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall auf den beiden rechten Spuren. A7 Kassel-Fulda zwischen Hannmünden-Lutherberg und Kassel-Ost nochmal 5 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten nach dem Unfall. Da ist nun die linke Spur frei. Und A44 Kassel-Dortmund zwischen Kreuz Kassel-West und Kassel-Bad Wilhelmshöhe. Da laufen auch Bergungsarbeiten nach dem Unfall. FFH, das Wetter. Bedeckt ist es heute Abend und es regnet. In der Nacht hört das dann auf. Die Temperaturen fallen dann auf bis zu 8 Grad. Morgen regnet es dann erst später und es geht hoch auf bis zu 18 Grad.